Das A-Radio Berlin und Radio A Karlsruhe präsentieren euch Radio Aufreißen. Hey, habt ihr Dosenbier? Dosenbier? Wo kommst du denn her? Da wo ich herkomme, ist der Winter jetzt vorbei. Da war ich ganz schön lange, da war ich ganz schön frei. Und die Morgensonne schien, morgens, mittags, abends und nachts. Da gab es keine Angst und nichts mehr zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Ja, das war vermeintlich das Paradies. Doch da war mir langweilig, ich sag es dir. Da gab's noch nicht mal Dosenbier. Da gab's kein Streit, kein Krach und kein Gestank. Summa summarum war ihr da zu wenig Punk. Da wo ich herkomme, ist der Krieg jetzt vorbei. Da ist es ganz okay, da war ich ganz schön frei. Und die Morgensonne schien, morgens, mittags, abends und nachts. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Da gab's keine Waffen und keine Kriege mehr. Ja, das war vermeintlich das Paradies. Doch da war mir langweilig, ich sag es dir. Da gab's noch nicht mal Dosenbier. Da gab's keinen Streit, kein Krach und kein Gestank. Summa summarum war mir da zu wenig. Wir freuen uns, euch mit dieser Collage aus Zitaten, selbstgemachten Hörspielen und nachgesprochenen Interviewteilen, welche wir bei unserem mehrwöchigen Aufenthalt in Portugal sammeln konnten, auf eine kleine Reise in die anarchistische Bewegung Portugals entführen zu können. Es war um 1870, als die internationale Arbeiterbewegung sich gründete und die Bakunistische Allianz ausschwärmte, um ihre Ideen unter die Menschen zu bringen. Unsere Genossen machten sich auf nach Portugal. Mein Freund Mora, mich beschäftigt unser Anliegen. Wir ziehen aus, um einen niederen Stand armseliger Lohnarbeiter, rechtlos, ohne soziale Absicherung, von reichen Fabrikären ausgebeutet, bisweil aber auch durchaus gut behandelt, in feuchten Löchern und finsteren Mietskasernen untergebracht, schlecht ernährt und Seuchenheim besucht, mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 15 Jahren die Welt gesetzt. Schon im Kindesalter ausgenutzt, unausgebildet und verroht, teils maschinenstürmend unterwegs, teils für kommunistische Fantasterei empfänglich, aufzubegehren gegen seine Ausbeuter. Deshalb ziehen wir doch aus. Der Arbeiter muss aufbegehren, da wir überzeugt sind, dass Freiheit ohne Sozialismus, Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit und Sozialismus ohne Freiheit, Sklaverei und Brutalität bedeutet. Anselmo, mein Bruder, denn man kann eben nur in einer Gesellschaft selbstsicher werden und das auch nur durch die kollektive Aktion der gesamten Gesellschaft. Und wenn wir nicht das Unmögliche wagen, werden wir das Mögliche niemals erreichen. Denn der Staat ist eine Abstraktion, der das Leben des Volkes verschlingt. Ein unermesslicher Friedhof, auf dem alle Lebenskräfte eines Landes großzügig und andächtig sich haben hinschlachten lassen. Wir sind Revolutionäre, weil wir die frei waltende soziale Gerechtigkeit erstreben, weil wir anstatt dieser nichts anderes um uns erblicken als Unrecht und Ungerechtigkeit. Wir hörten Elisée Reclus. Er reiste 1886 nach Portugal. Zu dieser Zeit war die Idee des Anarchismus allen ein Begriff, welche unzufrieden mit dem republikanischen und teils jakobinischen System waren. Besonders viel Austausch gab es in urbanen Regionen mit spanischen Vertretern dieser Idee. Allerdings waren die Ideen nicht nur urbaner Kultur. Auch auf dem Land wurde unter den Bauern, im Besonderen im Alentejo, die Idee diskutiert und teilweise umgesetzt. Basis ihrer Organisation waren Bezugsgruppen. Wir halfen den Leuten, sich selbst zu organisieren. Gründeten Büchereien. Und schrieben Texte über Texte. Und dies in einem Land, in dem zur damaligen Zeit 80% der Bevölkerung nicht lesen konnten. Die Monarchen dieser Zeit beäugten die damaligen Prozesse mit Missgunst, da sie die Regierung des blauen Blutes gefährdet sahen. Sie brachten nach den sich ausweitenden Protesten und Attentaten 1896 das anti-anarchistische Gesetz auf den Weg. Hunderte Anarchistinnen wurden in Arbeitslager nach Mosambik und Timor deportiert, wo viele an Malaria starben. Am 5.10.1910 kam es dann durch einen Putsch zum Sturz der Monarchie. Mein Kaiser, Sie wollen, dass ich meine Beichte schreibe? Gut, ich schreibe sie. Doch ist Ihnen bekannt, dass ich in der Beichte über fremde Sünden berichten muss? Nach meinem Schiffbruch ist mir ein Kleinod geblieben. Die Ehre und das Bewusstsein, dass ich niemandem, der sich mir anvertraute, verraten habe. Und daher werde ich niemandem bei Namen nennen. Es sprach Michael Bakunin. Viele Anarchistinnen sabotierten während des Putsches Zugstrecken, Kommunikationswege und die monarchischen Truppen. Nach dem Putsch übernahmen die Jakobiner und republikanischen Kräfte die Macht, welche die Anarchistinnen dieser Zeit weiterverfolgten, so wie die Monarchisten zuvor. Die folgenden Jahre waren geprägt von politischem Chaos und den Arbeitskämpfen um den sogenannten 8-Stunden-Tag, bis es am 28.05.1926 zu einem weiteren Putsch durch das Militär kam und eine fast 50-jährige faschistische Militärdiktatur das Land regierte. A surgir e depois quando existir o ideal que vem dar resplendor e bem-estar incitar patriotismo a miséria o anarquismo tem por base condenar. Mas o povo sossegado esfacela-se sobre a tortura quando o seu mal tinha cura. O ideal desejado quer viver materializado nas garras do servilismo. Vai alargando o abismo à fanática humanidade, pois fia-se nesta trindade, Deus, pátria e militarismo, pois fia-se nesta trindade, Deus, pátria e militarismo. In der Zeit bis 1930 erschuf die neue Regierung die portugiesische Legion, auch The Green Lies genannt, welche politische Gegner verfolgte. Arbeitergewerkschaften wie die CGT wurden in den Untergrund gedrängt. Als sich die CGT aus dem Untergrund heraus an dem Generalstreik gegen die Regierung beteiligte, wurden ca. 100 Menschen von der Regierung getötet und 600 in die Kolonien deportiert. Dennoch gründete sich 1927 die Iberische Anarchistische Föderation. Diese kämpfte sowohl in Portugal als auch in Spanien an vielen Fronten gegen ihre Feinde. Salazar baute ab 1932 seine Macht durch eine neue Verfassung, den Estado Novo, zu Deutsch Neuer Staat, und die Abschaffung des Parlamentarismus aus. Begleitet von Maßnahmen der Repression wie Pressezensur und Folter, versuchte Salazar ein System zu verwirklichen, das als Quinta, ein gegen äußere Einflüsse abgeschlossenes Landgut, bezeichnet wurde. 1936 wurde das Konzentrationslager in Trarafal eröffnet. Im selben Jahr noch wurden 260 Menschen über ein besonderes Gericht verurteilt. Am Vorabend des 25. April 1947 wurde das durch den kurz zuvor stattgefundenen Eurovision Song Contest bereits bekannte Liebeslied von Paulo de Carvalho, Et oublie de Adieu, zu Deutsch und nach dem Abschied, in einem Lissabonner Rundfunksender gespielt. Das Lied war das von den Revolutionären vereinbarte Signal, in Lissabon die Aktionen zum Umsturz gemäß der geheimen Planung zu beginnen. Dieser Titel ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö. Dafür aber ein Song aus dem Alentejo, welcher den Zeitgeist gut widerspiegelt. Brandola de la Morena, terra da fraternidade, corpo verde mais arena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, corpo Nach dem Putsch begannen sich die Leute von unten nach oben, großteils selbstverwaltend, zu organisieren, besetzten ganze Landstriche und Fabriken, nahmen die Arbeit und die Landwirtschaft in ihre eigenen Hände. Obwohl es eine offizielle Militärregierung gab, welche auch versuchte, sich die selbstverwaltende Ökonomie nutzbar zu machen, indem sie das Label eines neuen nationalen Kapitalismus schuf, organisierten sich die Menschen weiter in Arbeiter- und Nachbarschaftskomitees und schafften eine neue gesellschaftliche Perspektive. Im November 1975 gab es eine weitere militärische Intervention, welche das liberale parlamentarisch-demokratische System, was für Europa üblich war, wieder einsetzte und Portugal so wieder an den europäischen Kapitalismus angebunden hat. 1976 hatten die Komitees nahezu keinen Einfluss mehr auf das parteiliche Regierungssystem. In dieser Zeit gründet sich das anarchistische Kulturzentrum von Almada, welches wir auf unserer Reise besuchten. Doch lassen wir unsere Freunde ihre Geschichte lieber selber erzählen. Das Zentrum ist jetzt 40 Jahre alt? Genau, das Zentrum ist jetzt 42 Jahre alt. Also wurde es kurz nach der Revolution in Portugal gegründet? Ja, die Revolution endete am 25. April 1974 und die alten Anarchisten, welche die Diktatur überlebten, entschieden, dieses Kulturzentrum zu gründen, um die Ideen des Anarchismus weiterzugeben. Die meisten von ihnen kamen aus dem Süden von Lissabon, daher wurde es vermutlich in Almada gegründet, da auch eben viele nach Almada gingen. Gestern habe ich gelesen, dass die Anarchisten eine Rolle, beziehungsweise eine große Rolle in der Revolution hatten. Stimmt das? 1974 meinst du? Nein, nicht wirklich, denn sie waren nicht viele. Es waren vor allem die Marxisten, welche die Kontrolle hatten über das, was geschah. Es gab auch Anarchistinnen und Anarchistinnen, welche Dinge taten und probierten, wichtige Positionen zu erlangen, aber es waren kleine Gruppen, insbesondere aus Lissabon. In dieser Zeit war die Gruppe aus Almada schon sehr alt. Sie gründete dann das Zentrum und publizierte eine Zeitung, die sie hieß, ich glaube, The Anarchist Voice. Und es gab öffentliche Veranstaltungen gegen die Zeitung und das Zentrum. Und in Lissabon gab es eine andere Gruppe mit älteren Leuten, welche auch eine Zeitung publizierten von der alten anarcho-syndikalistischen Bewegung. Ich habe gelesen, dass es eine Zeitung gab, welche jeden Tag herausgegeben wurde. Das war in den 20ern, ja. Das war die zweitgrößte Zeitung ganz Portugal, oder? Seitdem gab es keine so großen Projekte mehr. Die meisten der Gründer kamen aus dieser Zeit. Viele von ihnen waren im Gefängnis oder wurden in das Konzentrationslager in die afrikanische Kolonie deportiert, welche die Regierung gebaut hatte. Viele starben da an Malaria. Und die Revolution hatte das Ziel, den Faschismus abzuschaffen? Ja, also die Diktatur. Es begann nicht wirklich als Revolution, musst du wissen. Das Militär entschied zu putschen, um das Regime zu Fall zu bringen. Aber das Ding war, dass die Menschen auch auf die Straße gingen und so startete eine revolutionäre Zeit. Es waren auch viele linke Gruppen dabei, welche anfingen, Häuser, Fabriken und Grundstücke zu besetzen. So kam es, dass der Staat 1 bis 2 Jahre keine Macht hatte. Die Polizei und das Militär intervenierten nicht, da große Teile von ihnen selbst links waren. Also war es keine gewaltige Revolution? Nein, am Anfang nicht. Erst vom 25. April 1974 bis zum 25.11.1975 gab es ein Putsch des gemäßigten Militärs, um das Sozialsystem zu stabilisieren. Und dann kamen die Marxisten an die Macht? Ja, also es gab Wahlen und davor waren sie auch noch auf der Straße. Doch nach dem 25.11. begannen sie Teil des Parlaments und der Regierung zu werden und die normale Politik übernahm wieder die Macht. Das war, als sie beschlossen, dass die Revolution vorüber ist. Diese Zeit wird der Break genannt. Dies wird auch als revolutionäre Zeit gesehen, da die Linke Einzug in das Parlament erhielt und alles wieder zur Normalität führte. Und nun stellt das Radio laut. Wir hören einen Punkrock-Song von einer Band, welche im Discagia im Autonomen Kulturzentrum von Lissabon gespielt hat. Daniel, Gott, ich such, und der Bilder machte. Nimm mir die Begehrung, der Grüße schlägt die Warte. Wer stand gut mit so, im Stift gut mit das. Schau, ich durch die Leute, der ist ein Lügen vom Kato. Der Mare und der Beste, und sein du nicht Gott. Ich stehe durch die Moderne. Kein Fein, nur für Meldung, Kommerz am Begleite. Es war für ein Fein, es war mehr in die Messe. Und was kann ich sein, und der Flow in die Maus. Es sieht mir durch den Ball, wo er von uns ist, die Faust. Die Neuerfindung der Politik in Portugal war aus Sicht der staatstreuen Menschen unerlässlich, wie wir hörten. Das Ziel war es, die Politik davor zu schützen, diskreditiert zu werden. Wenn dies passieren sollte, könnte es sich nämlich in etwas Neues verwandeln. Angefangen mit der Zurückweisung der Politik, könnte es damit enden, dass Menschen nicht regiert werden wollen. Also begannen staatsgläubige Aktivisten wie Maria de Lourdes Pintasilgo oder Joao Martín Pereira damit, in der politischen Szene zu intervenieren. Es bildeten sich neue Parteien und Gruppen und alte lebten wieder auf, wie zum Beispiel der linksliberale Club, die PCP oder die Freiheitliche Liberale Allianz. Diese damals subversive soziale Bewegung wurde von diesen teils linksradikalen Organisationen institutionalisiert und besonders die Arbeiterparteien gewannen einen Einfluss. Sie schafften es, die Menschen zu demoralisieren und zu verwirren, sodass sie aufhörten, an sich selbst und ihre Fähigkeiten zu glauben, sowie die revolutionären Möglichkeiten, welche die Bewegung bot. In der Zeit um 74-75 wurden so Persönlichkeiten wie Akio Barreiros, ehemaliger Linker, Eduino Villar, ML, oder Isabel do Carmo zu neuen politischen Führerinnen. In dem neuen parlamentarischen demokratischen System kam die PCP, eine damals stalinistische Partei, welche auf sozialen Straferlass, Konservatismus und unglückliche Menschen setzte, in die Opposition und stärkte ihre Position, indem sie für jede noch so kleine Perspektive in dieser chaotischen Welt einstand. Heute ist die PCP im Zusammenschluss mit den Grünen eine in Portugal gut vertretene Partei und im Distrikt Setúbal, zu welcher die Stadt Almada gehört, regierende Kraft. The situation right now that there are no strikes anymore, no worker movement because they are in the parliament. Du hast erzählt, dass es aktuell keine Streiks mehr im Distrikt Setúbal gibt, da die PCP, die Kommunistische Partei von Portugal, wieder sehr mächtig im Parlament ist? Ja, jetzt, dass sie wieder mächtig sind, wollen sie keinen oppositionellen Standpunkt einnehmen. Davor benutzten sie die sozialen Bewegungen und die Gewerkschaften, um Druck gegen die Regierung aufzubauen. Du hattest erwähnt, dass die PCP von der Sowjetunion unterstützt wurde? Klar, die PCP war nie autonom. Sie wurde von der Sowjetunion gegründet, beziehungsweise in ihrem Sinne, und so bekam sie viel Unterstützung in Form von Fortbildungen und Geldern. Das war wichtig in der Zeit von 74 bis 75, da sie immer im Sinne der Sowjetunion handelten. Sie versuchten nicht die Macht in Portugal zu halten. Klar probierten sie, so viel Macht zu bekommen wie möglich, aber da Portugal Teil der NATO war, war es mehr unter dem Einfluss der USA bzw. des Westens und nicht so stark beeinflussbar von der Sowjetunion. Genau, und hier spielte der Kalte Krieg eine wichtige Rolle. Wir waren im letzten Herbst wie eingefroren. Die große Kälte hatte uns vereist. Wir fühlten uns zerschlagen und verloren und wie von Gletschern eingekreist. Doch auch die Kälte geht vorüber, wenn wir wollen, und bunte Blumen wachsen nicht erst im August. Wir werden kämpfen auf den Straßen, dass uns warm wird. Ich hab wie Frühling schon ein Kribbeln in der Brust. Wir hatten uns in Wohnungen verkrochen und kamen kaum mehr auf die Straße raus. In unseren Reihen war die Schwindsucht ausgebrochen und sie sehen auch heute noch ziemlich scheiße aus. Doch auch die Kälte geht vorüber, wenn wir wollen. Bunte Blumen wachsen nicht erst im August. Wir werden kämpfen auf den Straßen, dass uns warm wird. Ich hab wie Frühling schon ein Kribbeln in der Brust. Leute, kommt heraus aus euren Kammern. Wir haben uns auch selber eingesperrt. Wir wollen leben jetzt und nicht nur jammern. Drum lasst uns schreien, so dass es ihre Ruhe stört. Denn auch die Kette geht vorüber, wenn wir wollen. Und bunte Blumen wachsen nicht erst im August. Wir werden kämpfen auf den Straßen, dass uns warm wird. Ich hab wie Frühling schon ein Kribbeln in der Brust. Weil wir das Leben lieben, lass uns tanzen. Denn Angst und Zweifel machen uns nur weiter schwach. Wir holen die Leute aus den Knesseln und wir pflanzen unsere Ideen und wir werden wieder wach. Denn auch die Kälte geht vorüber, wenn wir wollen. Und bunte Blumen wachsen nicht erst im August. Wir werden kämpfen auf den Straßen, dass uns warm wird. Ich hab wie Frühling schon ein Kribbeln in der Brust. Wir fanden es spannend, dass sich das Zentrum als explizit anarchistisch definiert und haben für euch natürlich bei unseren Freunden mal nachgefragt, was sie darunter verstehen. Das Zentrum ist definiert als anarchistisches Zentrum. Ja, aber es ist offen für jeden. Also wenn es offen ist, kann jeder kommen, aber um Mitglied zu sein, musst du dich in irgendeiner Art schon als anarchistisch auch definieren. Also nicht so, wenn jemand kommt und sagt, ich bin Mitglied der PCP und will bei euch mitmachen, da sagen wir nein. Im Baskenland finde ich das auch teilweise verwirrend. Man hat humanistische, linke Ideen überall in der Luft. Wie sind eure Erfahrungen damit, auf die Straße zu gehen und zu erklären, dass man anarchistische Ideen hat? Du meinst, wie die Menschen darauf reagieren? Ich denke, das sind viele verschiedene Erfahrungen und ich denke, dass Leute es nicht verstehen und dann sehr verwirrt sind und viele Leute denken sicher auch, das sind nette Ideen, aber es ist nicht möglich. Das ist eine normale Haltung, dass man das System nicht von außen, sondern nur von innen verändern kann oder dass man Teil von dem System sein muss oder wird, egal was man probiert. Genau, und viele Menschen setzen es auch einfach mit Chaos gleich. Das ist eigentlich die häufigste, denke ich. In unserem nächsten Song geht es auch ein bisschen chaotisch zu. Viel Spaß damit! Papa, heute in der Schule haben wir über Sozialismus und Anarchie gesprochen. Ich habe gedacht, das sei nur Tod und Chaos. Jeder würde jedem etwas antun und niemand hätte mehr eine eigene Zahnbürste. Unsere Lehrerin hat dann aber gesagt, es sei eine Idee von Freiheit und Selbstverwaltung. Ja, Rika, das stimmt. Es ist nämlich so, dass der Anarchismus die höchstmögliche Ordnung unter den Menschen wäre und... Was? Paul, hör mal. Das würde doch aber voraussetzen, dass das Individuum selbstständig und in der Lage ist, die Normen selber zu beurteilen. Und bitte, das sind ja wohl nicht alle. Georg, ich glaube, wenn Sie sich diese Mühe unterziehen wollen, sind das im Grunde alle. Ich meine, man kann sich nicht damit entschuldigen, dass man sagt, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht erwachsen genug, ich weiß zu wenig, um selber Stellung zu nehmen, darum muss ich mich an die Autoritäten halten. Das ist ein Standpunkt, der mir unter allen Umständen verwerflich erscheint. Okay, oh. Das möchte ich vertiefen. Lass uns doch mal vor die Tür gehen. Paul, im Ernst, du hast doch Menschen getroffen, die widersprüchlich, die unsicher sind. Die meisten sind widersprüchlich. Wie kannst du da verlangen, dass sie dann einen eigenen Standpunkt einnehmen? Ich verlange gar nichts. Ich glaube, auch wenn man nicht genau über alles Bescheid weiß, einen Standpunkt kann man sich trotzdem erarbeiten. Man muss eben fragen und fragen und fragen Okay, für die meisten ist Anarchismus eben ein Schimpfwort. Paul, willst du dich eben selbst zu den Anarchisten zählen? Ja, das will ich. Eben aus dem heraus, was im Anarchismus ganz zentral ist. Dass wir nämlich niemals eine menschenwürdige und wohnliche Gesellschaft erhalten, bevor wir nicht die zentralisierte Staatsmacht bis zu einem gewissen Grad reduziert haben. Das ist einer der Grundgedanken des Anarchismus. Rika, sag doch mal, wer weiß am besten, was Schülerinnen bei ihrem Lernen gut tut? Naja, ich denke die Schülerinnen. Das Schulabend auf jeden Fall nicht. Von denen kommen in die SMV immer nur total realitätsferne Ideen. Ein paar gute Lehrerinnen wissen auch Bescheid, finde ich. Und glaubst du dann, dass der Anarchismus eine totale Dezentralisierung der Macht ist? Eine systematische Reduzierung der Zentralmacht und eine Dezentralisierung... Setzt das aber nicht voraus, dass alle Länder der Erde anarchistisch sind, damit ein Land es werden kann? Geht es denn solange wir Kriege und Konflikte im militärischen und wirtschaftlichen Bereich haben? Wir wollen keine Kriege, wir haben schon genug gekriegt. Eine anarchistische Armee müsste ganz auf die Guerilla... Aber beim Militär handelt es sich um eine sehr stark zentralistisch gelenkte Organisation, wenn man zum Beispiel... Nicht in einem Guerillakrieg. Erstens wird eine anarchistische Gesellschaft niemals eine aggressive Armee haben, also niemals eine nach außen gerichtete Armee. Das hört sich schon besser an als die ganzen Angriffskriege wegen Öl und so. Es wird eine Armee sein, die darauf ausgerichtet ist, sich vor kommunistischen und kapitalistischen Gesellschaften zu schützen. Und da wird die Guerillatechnik das einzig Naheliegende sein. Es wird nicht darum gehen, Privilegien zu erkämpfen, sondern darum, den Anarchismus zu verteidigen. Okay. Glaubst du denn, dass eine anarchistische Gesellschaft prinzipiell aggressive Tendenzen innerhalb einer Gesellschaft beseitigen wird? Ich glaube nie, dass irgendetwas perfekt sein wird. Ich glaube nicht, dass etwas... nicht einmal eine anarchistische Gesellschaft vollkommen sein wird. Und was den Anarchismus betrifft, so denke ich, dass sich heute nur adjektivisch, nicht als Substantiv denken lässt. What? Also, eine Gesellschaft ist in dem Maße gesund, wie sie anarchistische Züge hat. Einer der Gründe, warum man mit einer sozialdemokratischen Regierung leben kann, liegt ja darin, dass gewisse anarchistische Neigungen überlebt haben. Unter anderem die Idee der Freiheit. Ja, ja, der Begriff der Freiheit ist wohl im ganzen Anarchismus zentral. Er ist äußerst zentral. Ich denke eben, sehr viele Menschen fassen den Anarchismus als Freiheit ohne Verantwortung auf. Es muss notwendigerweise genau umgekehrt sein. Je größer die Freiheit, desto klarer und stärker die persönliche Verantwortung. Gute Stichwort, Paps. Ich nehme dann mal die Freiheit und übernehme die Verantwortung und gehe dann mal los. Ich treffe mich mit den anderen in der alten Fabrik. Rika, es ist 2 Uhr nachts und, weißt du, was du tust? Na klar, Dad. We don't want only one cake. We want the whole fucking bakery. Tja, Paul, ich glaube, die nächste Generation legt dann schon mal los. Ihr Klopapier ist ihr Großvater normal. Und tausend andere Fragen auf einem Formular. Hier sind ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein guter Kopfstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann stellen wir Sie an. Seien Sie aber auch fleißig, 1 Euro ist normal. Hier gibt es 1,30. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein guter Pfandpsychiater und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann kriegen wir Sie ran. Er ging mit mir nach draußen, wo die Gräber stehen im Regen. Und sagt, hier werden Sie mal begraben, gleich neben Ihren Kollegen. Und eines, junger Mann, das ist Ihnen ja wohl klar. Zum Pinkeln und zum Sterben ist die Frühstückspause da. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbandur. Ein Knappen vom Psychiater und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere? Kern der Seele nahmen. Wir wollen noch kein Stück Kuchen oder auch mal zwei. Nein, wir wollen wie immer die ganze Bäckerei. Wir wollen keine Handschellen und keine Armbanduhr, kein Gutachten vom Psychiater und kein Röntgenbild dazu. Wir scheißen auf Karriere, ihr stellt uns nicht kalt. Wir machen hier Musik, trotz Fläche auf dem Asphalt. Wir brauchen keine Handschellen und keine Armbanduhr, kein Gutachten vom Psychiater und kein Röntgenbild dazu. Wir scheißen auf Karriere, ihr stellt uns nicht kalt. Wir machen hier Musik, trotz Fläche auf dem Asphalt. Thing we talked as well about the hiding the anarchist history, especially in Portuguese, as well. Über was wir gestern auch viel sprachen, ist das Verstecken der anarchistischen Geschichte in Europa. Überall, besonders in Portugal. In Spanien haben sie die Denkmäler abgerissen und versteckten die Geschichte. Den Leuten wird dann erzählt, es ist nur Chaos und Tod. Ich denke, das Ding ist auch, dass Anarchisten nicht genug dagegen tun, diesen Gedanken zu verändern. Wenn Leute sehen, dass Anarchisten und Anarchistinnen auch andere Dinge machen, denken sie, dass es eine nette Idee ist, aber es ist auch schwierig, sich außerhalb von Protestbewegungen zu organisieren. Ich denke, das Problem ist ein bisschen, dass unsere Stärke es zwar ist, Menschen zusammenzubringen und sich zu organisieren, allerdings kommen die Menschen nicht mehr zu den Zentren, weil sich viele im Internet informieren und eben darum nicht mehr zu den Zentren kommen. Ich habe gestern die Broschüre gelesen, in der es um das Verstecken der anarchistischen Geschichte in Portugal geht, obwohl sie früher diese riesige Gewerkschaft überall in Portugal, auch in Spanien, gegründet hatten. Und wie haben sie es geschafft, diese tausenden Menschen zusammenzubringen? Wir sind heute besser vernetzt wie jemals zuvor, aber wir schaffen es nicht. Ich habe diesen Film auf Arte gesehen. Es ist vermutlich ein guter Film über den spanischen Bürgerkrieg. Da war dieser alte Anarchist, welcher sagte, wir haben damals zusammen mit den Bauern die Probleme behoben. Das war unsere Eigenschaft, welche uns geholfen hat, so groß zu werden. Und als sie mit den Bauern sprachen, haben sie das bestätigt. Sie sagten, die Anarchisten brachten uns die Ideen und halfen uns so mit unseren Problemen. Und heute sind wir weltweit bzw. in Europa vernetzt, aber wir schaffen es einfach nicht, uns gesellschaftlich zu verwurzeln. Es gibt viele Projekte in Europa, Nordamerika, Brasilien, aber vieles ist anders. Die Dinge haben sich geändert. Mit dem Internet hat sich das Leben einfach verändert und viele Menschen kommen nicht mehr physisch zusammen, sondern besorgen sich die Informationen aus dem Internet. Auf der anderen Seite, wenn wir etwas machen, kommen viele Leute, aber sie wollen nicht ein Teil davon werden. Sie wollen nicht in eine Pflicht genommen werden. Sie wollen ihre individuelle Freiheit behalten und sagen können, wir kommen nur, wenn wir wollen, aber du musst Verantwortung übernehmen, wenn ein Platz wie dieser bestehen soll. Jemand muss die Tür aufschließen, aufräumen, die Miete zahlen. Ja, und wenn du das nicht machst, hast du die ganze Zeit Probleme und bist nur mit deinen Problemen beschäftigt. Anónima, anónima. Probleme nennt man eine Aufgabe oder Streitfrage, deren Lösung mit Schwierigkeiten verbunden ist. Für viele Menschen kann die Miete zum Problem werden. Miete bezeichnet die entgeltliche Überlassung von Wohnräumen und Grundstücken sowie das Mieten von Geschäftsräumen. Für mich ist ja gerade kein Problem. Aber was, wenn sie steigt? Gentrifizierung. Als Gentrifizierung bezeichnet man den sozioökonomischen Strukturwandel bestimmter großstädtischer Viertel im Sinne einer Attraktivitätssteigerung für eine neue Klientel und dem anschließenden Zuzug zahlungskräftiger Eigentümer und Mieter. Damit verbunden ist der Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen. Yeah, Frauke Petri-Style, das war ein Beitrag aus Wikipedia. What is interesting was the place changed a lot around the center the last years you told. Der Platz um das Zentrum hat sich in den letzten Jahren auch sehr verändert, habt ihr uns gestern gesagt. Ja, vor 4 bis 5 Jahren war das noch eine ganz normale Straße mit Autos und alledem. Und die Stadt entschied, es soll eine Fußgängerzone werden. Und jetzt ist es ein Zentrum für Unterhaltung. Hier gibt es doppelt so viele Restaurants wie früher. Wir haben gestern Nacht darüber gesprochen, als wir durch die Straßen liefen, ob es alte Restaurants oder neue sind. Ja, es gibt noch ein paar alte, aber die meisten sind neu. Und sind in den Häusern noch Wohnungen? In den meisten Häusern sind nun Ferienwohnungen. Viele Häuser wurden verkauft und sind nun Airbnbs. Es gibt auch 2 Hotels, also es ist nur noch für Touristen. Bald wird ein 3. Hotel eröffnet und während dem Winter machen sie die Straße hübsch und im Sommer ist es dann voll mit Touristen. Auch unser Vermieter wollte uns vor 4 bis 5 Jahren rausschmeißen, aber wir kamen zu einer Vereinbarung, nachdem wir vor Gericht waren. Allerdings müssen wir nun mehr Miete zahlen. Das Ding ist, dass die Regierung das Gesetz für die Miete geändert hat. Wir haben jetzt noch 5 Jahre Schutz und dann kann der Vermieter so viel verlangen, wie er will und uns rausschmeißen. Das ist allerdings ein Problem, welches ganz Portugal betrifft. Ich denke, das ist auch sehr typisch in Deutschland. Man bekommt einen Mietvertrag für 5 Jahre und dann sagt der Vermieter, ich benötige das Haus für meinen Eigenbedarf. Und wenn Sie dann einen neuen Mietvertrag machen, können Sie die Miete so hoch setzen, wie Sie wollen. Das ist, was Sie in dem Stadtzentrum von Lissabon machen wollen. Sie wollen die alten Leute aus dem Zentrum von Lissabon raushaben, um den Tourismus auszubauen. Habt ihr Kontakt mit den Menschen, die davon betroffen sind, beziehungsweise gibt es eine Bewegung? Ich habe Menschen über das Problem in den letzten Jahren viel reden hören, aber es ist nichts Bestimmtes passiert. Es ist dasselbe in Deutschland. Es gibt zwar Aktionen dagegen, aber Gentrifizierung ist schwer fassbar. Und wenn du mit den Leuten darüber redest, merken sie zwar, dass die Mieten jedes Jahr ein bisschen steigen, aber... Aber in Lissabon sind die Menschen sich auch sehr darüber bewusst, was passiert. Aber es passiert so schnell. Viele denken auch, es wird dadurch besser und denken, das ist gut so. Ja, viele Leute sagen auch, der Tourismus ist etwas Gutes, aber wenn es dann passiert ist, merken sie, wie schlecht es für sie eigentlich ist, aber dann ist es zu spät. Was wird mit dem Zentrum passieren in den nächsten Jahren? Wir haben jetzt legal noch 5 Jahre und gerade können wir noch die Miete zahlen. Aber wenn der Eigentümer die Miete erhöht, wird es das legale Ende des Zentrums sein. Und wie ist es mit den alten Restaurants? Habt ihr mit ihnen schon gesprochen über dieses Problem? Nein, wir wissen nicht, wie es mit den Verbliebenen in der Straße gerade aussieht, weil die meisten der Menschen, die hier lebten, schon weg sind oder fast nur neue Menschen mit neuen Mietverträgen hier sind. Und das Zentrum hat auch seine internen Probleme, da wir wenige sind, die die Verantwortung tragen. Wir haben es im Kopf, dass wir etwas machen werden müssen und wir werden auch nicht einfach gehen. Aber wir müssen sehen, was passiert. Leute kommen und gehen und jeder hat sein Leben. Daher ist es nicht einfach, jetzt etwas zu planen. Und jetzt nach diesem langen Input hören wir ein bisschen Musik. Ich frag mich, wo ihr lebt. In der Realität. Glück gibt es Eigenheim. Der Bausparvertrag. und in der Hochhaussiedlung. Am Rande der Stadt, hier, da wohnst du, wenn du nicht das Geld dafür hast. Wer Miete zahlen muss, muss auch arbeiten. Und wer steht für die Arbeiter ein? Na klar, die Gewerkschaft. Aber sag mal, ich dachte, Arbeit ist scheiße und das Eigentumsding ist Diebstahl? Ja klar, ist es auch. Aber gerade ist eben soziale Marktwirtschaft an der Macht und irgendwie hängt man da ja mit drin. Da ist so eine Gewerkschaft doch was ganz Gutes. Naja, da habe ich so meine Zweifel. Die kämpfen doch dafür, dass du besser ausgebeutet wirst und... Ach naja, lass mal hören, was unsere Freunde da so zu sagen haben. Habt ihr eine anarchistische Gewerkschaft in Portugal? Es gibt eine Gruppe, aber es ist nur eine kleine Gruppe. Und die kommunistischen Gewerkschaften sagen nichts zu der Situation mit den Tourismusplänen? Sie nehmen teil an den Treffen mit den Bossen und partizipieren mit der Regierung. Sie wollen jetzt die Mindestlöhne hochsetzen von, ich glaube, 484 auf 540 Euro oder so in 3 bis 4 Jahren. Für mich ist es schwierig zu verstehen, wie marxistisch-leninistische Parteien mit der autoritären Politik und der Troika klarkommen. Wie sie das alles mitmachen können und als Gegenmaßnahmen die Gentrifizierungsprozesse mit vorantreiben. Ich erkläre es an einem Beispiel. Sie haben hier diese großen Häfen und in Almada sind sie nun 40 Jahre an der Macht. Also sie kontrollieren alles. Jedenfalls haben sie vor 15 Jahren die Häfen teilweise geschlossen und ihr neues großes Projekt ist, Investoren auf der ganzen Welt zu finden, damit man die großen Kreuzfahrtschiffe und eine Villenstadt anlegen kann, um es attraktiver zu machen. Aber sie haben bisher noch nicht genug Investoren. Jetzt haben sie die Marke Lissabon South Bay entwickelt für den Tourismus. Also, sie sehen kein Problem im Kapitalismus. Ja, aber wie können Sie mit Ihrem theoretischen Hintergrund so agieren? Sie haben diese verrückte Idee, dass der Kommunismus nach dem Kapitalismus kommt. Daher müssen Sie den Kapitalismus jetzt voll entwickeln. Also, Sie können Ihren Standpunkt verteidigen, aber nach 40 Jahren an der Macht müssen Sie das auch nicht mehr. Sie reden wie alle Politiker. Wir müssen die Stadt entwickeln, dann haben wir mehr Jobs. Es ist immer das Argument mit den Jobs, da die Leute davon abhängig sind. Ich bin 18 und meine Eltern, die haben ein Geschäft und ein Mietshaus, ein Blumengeschäft genauer gesagt. Und sie wollten eigentlich immer, dass ich da einsteige oder auch wenigstens mal mithelfe sonntags. Da hatte ich aber keine Böcke für. Wer ist da? Polizei, aufmachen! Ich will keine Eier! Wir haben keine Eier! Ich weiß doch! Wie sieht es aus mit Anarchistinnen und Verhaftungen? In Spanien ist es ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Im Moment ist eine Frau verhaftet, weil sie das Gericht missachtete. Natürlich hatte sie Gründe dafür. Aber es ist eine lange Geschichte. Momentan weiß ich nicht, ob Anarchistinnen hier im Gefängnis sind. Im Moment sind aber auch wenige Demonstrationen und Aktionen. Daher ist es aus Sicht des Staates gerade sehr ruhig, da wir hauptsächlich im Zentrum oder anderen Räumen Veranstaltungen machen. In der Zeit von den Troika-Protesten gab es aber auch viele Besuche von der Polizei bei euch, oder? Ja klar, da gab es viele Demonstrationen, aber es wurde niemand ernsthaft verhaftet. Und da kamen die Bullen schon oft, um uns einzuschüchtern. In der Zeit sind oft Steine gegen die Bullen geflogen, aber sie haben nichts gemacht. Erst danach haben sie die Leute angerufen und zu ihnen gesagt, sie sollen aufs Revier oder zum Gericht kommen. Sie haben hauptsächlich Leute identifiziert, aber auf einem illegalen Weg. Daher wurden die Menschen auch nicht verurteilt, weil das Gericht die Methoden der Polizei als nicht korrekt anerkannte. Jetzt haben sie aber eine Datenbank mit Personen, welche zwar nicht legal ist, aber sie haben sie. Thank you so far for all this informations and yeah for really good speaking about the situation here in Almada. Wir bedanken uns bei unseren Freundinnen für das schöne Gespräch und die gute Zeit, welche wir mit ihnen verbringen konnten. Und wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Überblick über das Thema Anarchismus in Portugal geben konnten. Wir freuen uns natürlich über Kritik und Anregungen und hoffen euch, bald mal wieder einen kleinen Reisebericht präsentieren zu können. Mehr Infos zu unserem Besuch in Portugal, vor allem zu unserer Zeit in Almada und Lissabon, findet ihr unter aradio.blogspot.de. Wir versorgen euch mit einer kleinen Linkliste mit Adressen lokaler Projekte, falls ihr selber hinreisen möchtet. Was wir nur wärmstens empfehlen können. Vor allem, wenn es mal wieder zu kalt in Deutschland oder zu deutsch in Kaltland wird. Bis bald und auf Wiederhören. Uns das Leben, euch das Geld, euch die Nationen und uns die Welt, euch die Uhren und uns die Zeit, Solidarität statt Einsamkeit, euch die Arbeit und wem den Profit, uns den Tanz und euch den Gleichschritt, uns die Häuser und euch die Zäune, euch den Schlaf und uns die Träume. Und wenn ihr uns nicht haben wollt, nehmen wir uns den Spaß. Wenn ihr uns nicht träume lasst, lassen wir euch nicht den Schlaf. La la la la la la la la. Euch das Geld, euch die Nationen und uns die Welt, uns den Dietrich, euch Zahlen auf Papier, euch die Kriege, ich bleib lieber hier. Ein Hand zur Faust, ein Hand